Arbeitslosigkeit? Und? Wissen Sie, aus diesem Thema müssen endlich mal die Emotionen raus. Schon der Begriff, das klingt so muffig. Arbeitslos, das riecht nach Klo und Kappes. Zeitweilig unbeschäftigt, sollte man das nennen. Sehen Sie das Ganze doch mal ohne Vorurteile an. Das soziale Netz ist gut geknüpft. Mit einem Bruchteil von der Unterstützung, die so einen kriegt, fühlt sich ein Kuli in Kalkutta doch als Größes. Und die Leute haben endlich auch mal ihre Ruhe. Dieses Hasten ist vorbei, der Leistungsdruck am Fließband, diese kurzen Arbeitstakte hält doch auf die Dauer niemand aus. Und das verdummt ja auch ganz schön. Gerade ihr, die Linken, habt doch immer darüber geklagt. Und die Leute haben wieder Zeit zum Lesen. Gutes Buch, Konzert, Theater, Bildung ist doch was für sie. Umdenken ist da, umdenken ist da, und zwar schnell, und zwar radikal. Umdenken ist da, umdenken ist da, und zwar schnell, und zwar radikal. Das Problem darf man auch nicht so kleinkariert betrachten. Was geschieht denn da vor unser aller Augen, ne? Die gesamte Wirtschaft, und zwar weltweit, strukturiert sich um. Gigantisch ist das. Ein globales Produktions- und Einkaufszentrum ist da im Entstehen. Eine Weltfabrik. Zum Beispiel Hemden lassen wir in Hongkong machen, Autos in Brasilien und schwarze Mädchen in Südafrika verpacken Aspirin. Die ganze Erde wird ein Supermarkt mit Rock und Pop und Rumtata und alles unter einem Dach. Der alte Menschheitstraum wird wahr, die Weltgemeinde grenzenlos ist doch was für sie. Rassen, Klassen, Länder, Schranken fallen. Satellitenfernsehen dringt in jede kleine Hütte. San Francisco, Vladivostok sehen gleichzeitig Mick Jagger oder Bayern gegen Sao Paulo. Wohlstand unter multinationalen Sternen, das ist die Vision. Umdenken ist da, umdenken ist da, und zwar schnell, und zwar radikal. Umdenken ist da, umdenken ist da, und zwar schnell, und zwar radikal. Sehen Sie, vor dieser Vision, vor dieser echten Revolution wird alles Übrige klein, bedeutungslos. Und dafür muss man Opfer bringen. Jeder. Egoistische Interessen haben da mal hinten anzustehen, sicher. Ungerechtigkeiten oder besser noch Disparitäten wird's dabei natürlich geben, wie bei jeder echten Revolution. Damit muss man leben. Da hilft kein Lamentieren, Heulen, Händchen halten. Wenn ein paar Dinge oder Leute auf der Strecke bleiben, das ist sowieso mal Schrott. Brauchbar bleiben die Mobilen, die Beweglichen. Zum Beispiel, wenn's mal keine Arbeit gibt bei Krupp in Essen, Kurt wird eben umgeschult. Oder besser noch, dann zieht man dahin, wo es Arbeit gibt, nach Hamburg oder München und vielleicht sogar nach Rio oder Kapstadt. Fremde Länder, Abenteuer, weg von Mutters Ofen. Ja, der Arbeiter 2000, der wird wieder ein Nomade sein. Mit Sack und Pack und Campingwagen zieht er durch die Welt. Ein freier Mann, für eine gute Arbeit zieht er meilenweit. Umdenken ist da, umdenken ist da, und zwar schnell, und zwar radikal. Umdenken ist da, und zwar schnell, und zwar radikal. Ja, und diese echt und globale Revolution, die machen diesmal die, die da was von verstehen. Und das sind die Multis, Weltkonzerne, internationales Unternehmertum. Und nicht eure roten Kommissare und Gewerkschaftsbanzen mit den Sprüchen aus der Mottenkiste von vor 100 Jahren. Handel, Wandel und Gewinne, das sind die Methoden. Keine Ideologien mehr und sowas. Rationalität, klar über den Markt gesteuert, Produzenten und Produkte. Die Gewinne weisen aus, was läuft und was verschwinden muss. Einfach ist das deutlich, jeder muss das einsehen. Transparenz haben sie da immer von geschwärmt. Und klar geordnet, systematisiert, genormt, Produkt- und Produzentenseite. Hüsken, Tüsken, Eigenheiten. Hier ein Päuschen, da mal streiken. Hier eine Meinung, da eine Meinung. Jeder will was anders sein und haben. Biedermeier und Gemütlichkeit, damit ist natürlich aus. Umdenken, Mister, umdenken, Mister, und zwar schnell und zwar radikal. Umdenken, Mister, umdenken, Mister, und zwar schnell und zwar radikal. Was? Wie bitte? Wenn die nicht so wollen, meinen Sie die Produzentenseite? Wenn die das nicht überzeugt und wenn sich das sogar zum Störpotenzial auswachsen sollte, so mit Arbeitskampf und Klassenkampf, auch international und so. Das wäre nicht schön, da müsste man schon etwas Power geben. Nun, in jedem Fall, der erste Schritt ist längst getan, gigantisch und global, das läuft und immer weiter, niemand hält das auf und immer weiter marschieren und immer weiter marschieren und immer weiter marschieren, bis alles in Scherben. Umdenken, Mister, umdenken, Mister, und zwar schnell und zwar radikal. Denn die Produzentenseite, aber unter einem anderen Stern, ist schon längst dabei, das aufzuhalten. In Vietnam zum Beispiel, in Angola und vielleicht bald in Italien und Frankreich. Und irgendwann auch werden von VEB Krupp nach Rio oder Kapstadt, San Francisco, Vladivostok, Freundschaftsdelegationen reisen. Umdenken, Mister, und zwar schnell, und zwar radikal. Umdenken, Mister, und zwar schnell, und zwar radikal.